mir so von innen wie von außen ist, dir heißt ein wahrer Christ. So war der Zöllner in dem Tempel, dir schlug in Demut an die Brust. Er legte sich nicht selbst ein heilig Wesen bei, und diesen stelle dir, o Mensch, zum rühmlichen Exempel in deiner Buße für. Bist du kein Räuber, Ehebrecher, kein ungerechter Ehrenschwächer? Ach, bilde dir doch ja nicht ein, du seist es wegen engelrein. Bekenne Gott in Demut deine Sünden, so kannst du Gnad und Hilfe finden.